23. Abschnitt, der Weltbrand. Ich muss den verehrlichen Leser bitten, mich zum Verständnis des Nachfolgenden auf kurze Zeit in das Gebiet der Astronomie zu begleiten. Wenn man in schweigender Nacht die schimmernde Pracht des Sternenhimmels betrachtet, so sieht man bisweilen ein Wölkchen, aus dem bald darauf ein leuchtender Körper hervortritt, der mit ungeheurer Geschwindigkeit sich vorwärts bewegt, einen glänzenden Streifen nach sich zieht und plötzlich dem Auge wieder entschwindet. Es ist eine Sternschnuppe, die so plötzlich aufleuchtet. Manchmal zerplatzt die Feuerkugel unter donnerähnlichem Getöse und danach findet man wohl auf der Erdoberfläche steinartige, mit einem Schmelzüberzuge versehene Gebilde, oft zentnerschwer, die aus der Luft herab sausend in den Boden eingedrungen sind. Man heißt solche Erscheinungen Meteorsteine. Man muss staunen über die Geschwindigkeit, mit welcher diese durch die Luft fliegen. Sie legen in einer Sekunde einen Weg von 80 bis 100 Kilometer, etwa den Weg von Nürnberg bis Bamberg, zurück und fliegen also viel schneller als die schnellste Kanonenkugel. Das klingt schon etwas unheimlich, wenn man bedenkt, dass die Meteoriten keine weichen Schneeballen, sondern sehr harte Dinger aus Eisen, Nickel, Kobalt und anderen Mineralien sind und sich auf ihrem sausenden Fluge durch den Erdenluftraum bis zur Weißglut erhitzen. Stellt man sich einen Hagelregen von solch glühenden Steinen vor, so kann man sich die schauerlichen Folgen ausmalen. Meteore sind Teile von Kometen, also geborstene Himmelskörper, die aus Millionen und Myriaden kleiner und größerer Steine und einer Unmenge meteoritischen Staubes bestehen und deren Bahn höchst unregelmäßig, oft infolge gewaltiger Revolutionen im Innern selbst recht veränderlich ist. Die Kometen bestehen aus einem Kopf und einem Schweif, der Kopf wiederum enthält eine Unzahl von Meteoriten. Der Durchmesser dieser Kometenkerne ist meist ganz gewaltig. Der des Kopfes des Kometen von 1811 betrug allein 140.000 Meilen, also etwa 25 Mal so viel als der der Erde. Dazu sausen diese Kometen mit einer Geschwindigkeit von 73 Meilen in der Sekunde durch den Weltenraum, legen also in einer Sekunde einen Weg vom Bodensee bis Berlin zurück. Wenn nun die Bahn der Erde so gelagert wäre, dass letztere gelegentlich mit einem Kometen zusammenstieße, das heißt durch eine Wolke von Millionen von Feuerkugeln hindurch müsste, so genössen wir das großartige, aber gefährliche Schauspiel eines gewaltigen Sternschnuppenfalles. Vorausgesetzt, dass wir am Leben blieben, denn der Teil der Erde, der mit dem Kometen in Berührung kommen würde, würde in Flammen aufgehen und alles Lebendige auf ihm getötet und verbrannt werden. Ein schwaches Abbild eines solchen Sternschnuppenfalles gewähren die regelmäßig am 10. August und 12. November erscheinenden Sternschnuppenfälle. Humboldt und Bompland beobachteten 1799 an der Küste von Venezuela 4 Stunden Tausende von Feuerkugeln und Sternschnuppen. Humboldt schreibt: Es war gleich zu Anfang der Erscheinung kein Stück am Himmel so groß wie 3 Monddurchmesser, das nicht jeden Augenblick von Feuerkugeln und Sternschnuppen gewimmelt hätte. Der Zusammenstoß mit einem Kometen würde also in Aussehen und Wirkung das schrecklichste Trommelfeuer an der Somme übertreffen. Es ist erklärlich, dass Leute beim Erscheinen eines Kometen Furcht befällt. Mit ängstlicher Sorgfalt beschrieb man im Altertum und im Mittelalter ihr fürchterliches Aussehen, ob sie Flammen mit gezückten Schwertern, feurigen Drachen und dergleichen glichen, und machten sie für Unglücksfälle aller Art haftbar. Papst Clemens VII. Sprach über den 1533 erschienenen Kometen den Bannfluch aus und hoffte dadurch seine Gefährlichkeit von den Christen ab und auf die Türken hinzulenken. In allen katholischen und protestantischen Kirchen wurden Kometenpredigten abgehalten und Glockengeläute veranstaltet, das zum Teil heute noch fortdauert, wenn auch ohne Verständnis der Ursache. Noch 1665 ordnete Herzog Eberhard von Württemberg 3 Bußpredigten an wegen eines erschienenen Kometen. Glücklicherweise ist die Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit der Erde sehr gering. In der Sonnenferne zeigt der Komet meist gar keinen Schweif. Je näher er der Sonne kommt, desto größer wird der letztere. Er wächst förmlich zusehends. Der im Jahre 1680 von den Astronomen Newton beobachtete Komet trieb in 3 Tagen einen Schweif von 30.000 Meilen Länge hervor, der bis zu 56 Millionen Meilen anwuchs. Bisweilen durchziehen oder überziehen solche Schweife den dritten Teil des ganzen Himmelsgewölbes. Mitunter ist der Schweif gebogen und da sein mittlerer Teil weniger stark hervortritt, so erscheint es dann, als wenn der Kometenkopf 2 Hörner hätte. Mitunter ist auch die Erscheinung zu beobachten, dass sich ein Komet bei seiner Annäherung an die Sonne in 2 Kometen teilt. Liest man nun Daniel 8 und die nachgenannten Stellen von Offenbarung Johannes, so ist es über jeden Zweifel erhaben, dass es sich bei diesen Stellen lediglich um die Darstellung der Erscheinung eines Kometen auf Atlantis, seines Anwachsens und Zusammenstoßes mit der Erde und die daraus sich ergebenden fürchterlichen Folgen handelt. Daniel schildert uns das Erscheinen und Wachsen des Kometen folgendermaßen. Es erschien am Horizont vor dem Wasser, das ist am Meere, und hatte einen gebogenen Schweif mit 2 Hörnern, eines höher als das andere, und das höchste wuchs am letzten. Die Hörner stießen gegen Westen, Süden und Norden, das heißt, sie verbreiteten sich über diese Himmelsgegenden. Der Kopf stand nach Osten, wie bei dem vor etwa 10 Jahren bei uns sichtbar gewesenen Kometen. Der Kometenschweif wuchs natürlich bei seiner Annäherung an die Sonne und an Erde an und bedeckte einen Teil der Sternbilder der Tiere. Augenscheinlich teilte sich der Komet in 2 oder erhielt einen ebenfalls wachsenden Doppelgänger. Siehe Daniel 8, 5-8.